الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ich grüße euch alle, liebe Brüder und Schwestern, für unseren heutigen Vortrag, und ich freue mich wieder, euch zu sehen. Und ich sage euch nochmal, was ich oft gesagt habe, dass ich euch alle für Allah liebe. Möge Allah Ta'ala unsere Liebe stärken und unsere Beziehung zueinander immer stark lassen. Insha'Allah Ta'ala, heute werde ich unser Thema fortsetzen. Unsere Serie, die heißt Die Pläne und die Listen des Satans, wie er die Menschen in die Irre bringt. Das ist unser Feind, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns das im Koran erklärt hat. Er sagte uns, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Der Satan ist euch ein Feind. Ist für euch ein Feind. Und ihr sollt ihn als Feind nehmen. Er lädt seine Partei zur Hölle ein. Er ruft seine Leute zur Hölle ein. Dann sei nicht von seinen Leuten. Sei nicht von seinen Gefolgsleuten, sei nicht von denjenigen, die dem Weg des Satans folgen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns sogar gesagt, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ. Er ist für euch ein deutlicher Feind. Warum deutlich? Weil Allah alle seine Listen deutlich gezeigt hat. Wir wissen ganz genau, wie er zu uns kommt und was er von uns will und wie er uns in die Irre bringt. Er ist deutlicher Feind. Man hat Angst von dem nicht deutlichen Feind, den wir nicht kennen, der verborgen ist, der woanders ist und er wendet Listen an. Davon musst du Angst haben normalerweise. Und da bist du vielleicht schnell gewonnen. Aber von einem deutlichen Feind, du weißt ihn, du kennst ihn und du weißt, wie er denkt und wie er zu dir kommt, eher darfst du niemals Angst von ihm haben, sondern du musst immer bereit sein, ihn zu bekämpfen. Dieser Feind, wie wir das letzte Mal gesagt haben, er versucht, alle Menschen auf der Erde zur Hölle mitzubringen. Und er ist von der Zeit von Adam a.s. bis jetzt unser Feind. Und deswegen müssen wir wissen, sein Hauptziel, dass du nicht glaubst, dass du Allah ablehnst, dass du den Jenseits ablehnst, dass du alles, was im Koran ist, ablehnst, dass du Kafir und Glaubensverweigerer wirst. Das ist sein Hauptziel. Wenn er nicht schafft, dann stört er dich in deiner Religion. Er versucht, dass du große Sünden begehst, wie wal-iyadu billah, töten oder Zinsen nehmen oder Unzucht begehen oder solche große Sünden, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gezeigt hat. Wenn er das nicht schafft, dann versucht er mit einem Niveau niedriger. Er versucht, dich mit den Sünden zu beschäftigen. Und dir die Sünden so schön zu zeigen, wenn er das nicht schafft. Vorher, er versucht auch, dass du in deine Religion änderst und viele neue Sachen in deine Religion reinbringst. Damit zerstörst du deine Religion. Aber was wir noch nicht studiert haben, seine Tür, wie er zu uns reinkommt, und der heißt, dass er dich damit beschäftigt, mit den Sachen, die weniger wichtig sind als die wichtigsten Sachen. Er beschäftigt dich mit Sachen, die für dich weniger wichtig ist, sind als die anderen wichtigen Sachen. Und das ist eine sehr kluge Plan, ein kluger Plan von dem Shaitan. Er kommt zu den gläubigen Muslim. Er sagt ihm, oh, du bist gut. Du betest rechtzeitig. Du fastest. Du hast guten Charakter und so vieles. Und er macht ihn richtig stolz. Und dann kommt er zu ihm und sagt ihm, ich schlage dir heute etwas vor. Das Beispiel habe ich schon gegeben. Ist doch schön, dass man nach Wissen strebt. Lies dir heute dieses Buch. Ein Buch sogar über die Listen des Satans, damit du deinen Feind kennst. Er sagt dir sowas. Ein Buch. Da sagt er dir, komm, lies mal heute die ganze Nacht dieses Buch. Und dann liest du. Ja? Und dann erreichst du diesen 5 Uhr. Und das Gebet ist um 6 Uhr. 6 Uhr 15. Dann liest du bis 5 Uhr und dann sagt er dir, oh, du hast das gut gemacht. Stell mal vor, du hast die ganze Nacht im Gottesdienst gemacht. Keiner ist wie du. Dann sagt er dir, dann leg dich ein bisschen hin. Leg dich ein bisschen hin, bis Zeit des Gebets kommt. Dann legst du dich hin und dann stehst du um 10 Uhr auf. Und Pflichtgebet ist weg. Und du hast verloren. Alles, was du in die ganze Nacht gemacht hast, vor dem Pflichtgebet, ist das gar nichts. Ist nicht zu vergleichen. Das hat große Gebirge von Lohn und das hat einen bestimmten Lohn. Du hast das Kleine gesehen und du hast das Wichtigere verpasst. Und deswegen, das versucht er in allen Wegen so zu erreichen, dass wir das Wichtigste weglassen und für was weniger unsere Zeit verbringen. Wenn er das nicht schafft, dann sagt er dir, er beschäftigt dich mit Sachen im Leben, die erlaubt sind. Er beschäftigt dich mit dem Erlaubten, damit du tief in diesem Erlaubten tief reinkommst und du vergisst langsam deine Pflichten. Zum Beispiel, Alhamdulillah, unser Islam, diese Religion ist leicht und hat uns vieles erlaubt in dieser Welt. Dass du verreist, dass du Sport treibst, dass du Geld sammelst, dass du auch Geld hortest, das ist alles erlaubt. Aber der Shaitan nutzt das. Er kommt und er versucht, dir diese Liebe zu stärken, zu diesen Begierden. Er sagt dir, ist doch erlaubt, du sorgst ja für deine Kinder. Du arbeitest ja für deine Kinder. Und das ist eine schöne Sache. Was macht er da? Er versucht, dir deine Zeit zu klauen. Damit du nicht in diesseitigem Leben über deine Religion lernst und dass du am Tag der Auferstehung gerettet wirst. Dass du vieles verpasst. Du sorgst ja für deine Kinder. Und das ist eine Ibadah. Das ist eine Anbetungsart. Guck mal, er ist Wissender, Gelehrter. Er ist Wissender. Er gibt dir sogar Beweise. Und er soll tun. Und so viele andere Ahaditen gibt er dir. Dass derjenige, der für seine Familie sorgt, es ist besser für dich, dass du deine Familie reich lässt, als dass du sie bedürftig lässt, sagt Muhammad s.a.w. Er gibt dir sogar diesen Hadith. Und er gibt dir einen anderen Hadith. Inna li ahlika alayka haq. Deine Familie haben an dir Recht, den du erfüllen musst. Und was macht man da? Da geht man tief. Da arbeitet man 16 Stunden pro Tag. Ja, für meine Kinder. Weil das gut ist in der Religion. Und nicht nur. Seine Hauptbeschäftigung ist das Geld. Auch in seiner Zeit, wo er betet. Er macht Allahu Akbar. Er sagt, oh, ich habe so viele offene Rechnungen zu bezahlen. Er sagt dir, flüstert dir das ein. Du hast diese Rechnungen zu bezahlen und du musst diese Arbeiter bezahlen und du musst die Steuer bezahlen und das und jenes und so. 16 Stunden machst du im Leben, nur im Geld, und die anderen gebliebenen Stunden denkst du nach. Also dein ganzes Leben ist nur, wal'iyadu billah, im sogenannten Erlaubten. Und diese Erlaubte kann sich umwandeln und ändern zu Verbotenen. Und das gilt in allen Bereichen, auch Sport. Sport ist gut. Der Gläubige, der stark ist, ist besser als der Gläubige, der schwach ist. Wir müssen stark sein. Ja? Du musst stark sein und kräftig sein, weil der Islam dich braucht. Und deswegen sagt er dir, ja, du musst stark sein. Geh, mach Training. Dann machst du auf einmal Training. Er sagt dir, ja, kannst du dir noch ein paar andere Stunden dazu geben? Und langsam, langsam, langsam, bis deine Hauptbeschäftigung Training ist. Und wie du kräftig wirst. Und dann vergisst du so viele Sachen von deinem Leben. Das Gleiche auch mit anderen Sachen, die im Leben sind, wie verreisen. Verreisen ist ja nicht schlecht. Warum? Kann man verreisen? Es gibt kein Verbot. Verreise. Aber da sagte er, mach das als Hobby. Und dass du kommst und wieder verreisen. Kommst und du gehst woanders. Und dann verlierst du deine Zeit in Erlaubten, in sogenannten Erlaubten. Und merkt ihr, wie er diese Liste anwendet, dass er uns, wal'iyadu billah, unsere Religion zerstört. Guckt mal. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen erschaffen. Und in unseren Seelen drin, es gibt zwei Eigenschaften. Liebe und Zorn. Liebe und Zorn. Jeder hat das. Jeder Mensch. Und Allah ta'ala hat das mit seiner Weisheit erschaffen. Liebe, damit du das Gute erreichst. Damit du für den Guten arbeitest, wie das Paradies. Wohlgefallen Allahs. Du liebst das. Und Zorn, damit du den Schlechten hinderst. Und damit du das Ungerechte weglässt. Aber der Shaitan nutzt diese zwei Sachen, die Allah erschaffen hat, in seinem Nutz. Er wendet, er lenkt dich ab. Und er nimmt diese Liebe, statt dass du das für Allah und für seinen Weg und für die Religion machst, er bewegt das, indem er dir die Gelüste und die Begierden des Lebens in deinem Herzen reinmacht. Ha? Dass man andere Frauen, die Frauen liebt und dass man Gelder mehr liebt, das bewegt er dir in deinem Herzen. Und Zorn, da kommt er auch rein. Und das ist der beste Tür, wie der Scheitan dich erreicht, wenn du zornig wirst. Guckt mal, der Scheitan ist ja von Feuer erschaffen. Von Feuer erschaffen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns, wenn jemand zornig wird, dann soll er sich waschen gehen. Weil der Zorn aus Feuer ist. Und nichts macht das Feuer weg, außer Wasser. Dann wasche dich, wenn du zornig bist. Guckt mal, wenn jemand zornig ist, auf einmal wird sein Gesicht rot. Seine Adern werden dicker. Seine Augen sind auf einmal rot. Sein Bild ist auf einmal hässlich. Alles ist hässlich und auf einmal reagiert er ganz schlimm und er kann sogar Verbrechen machen. Das alles sind Charakter von Shaitan. Und das ist ein Beweis, dass derjenige, der zornig wird, der Shaitan kommt leicht in ihn rein. Leicht. Und deswegen nutzt er auch Zorn. Und alles befindet sich in diesem Herzen. Deswegen dieses Herzen ist genauso wie Imam al-Ghazali in seinem Buch Ihya Ulum al-Din gesagt hat, dieses Herzen ist genauso wie ein See. Und in diesem See kommen viele Flüsse rein, viele Gossen kommen in diesen See rein. Also er hat von vielen Eingängen sozusagen. Der See ist dein Herz. Und diese Türen sind wie dein Sehen, dein Hören, dein Berühren, deine Füße. Alles, was davon kommt, sind Türen von Shaitan. Und in ihnen gibt es auch andere Türen, wie die Lüste, Begierden und Liebe und Neid, Zorn, das sind auch Türen. Deswegen müssen wir diese Türe kennen, damit wir sie zuschließen. Damit wir diese Türen zuschließen. Guckt mal, der Shaitan, er hat so viele Soldaten, die für ihn arbeiten, die uns jeden Tag und in jeder Zeit stören. Du musst erstmal wissen, dass jeder Mensch einen Shaitan hat. Jeder Mensch. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist einmal von seinem Zuhause raufgegangen. Aisha radiallahu anha, seine Frau, war eifersüchtig. Sie dachte, dass er zu seiner zweiten Frau geht. Dann ist sie ihm gefolgt. Dann hat er ihr gesagt, ja Aisha, ataki shaitanuk, dein Satan ist zu dir gekommen. Und er sagt ihr, warum folgst du mir? Sie sagt, ja Rasulallah, Ghirt, ich bin eifersüchtig. Und ein Mann wie du oder eine Person wie du, man muss ja eifersüchtig. Man muss eifersüchtig sein. Dann sagt er ihr, dein Satan ist zu dir gekommen. Sie sagt ihm, habe ich einen Satan? Dann sagt er ihr, jeder Mensch hat einen Satan, der bei ihm flüstert. Dann sagt sie ihm, auch du? Ja, Rasulallah. Er sagt, auch ich. Aber Allah hat mir geholfen, bis er sich unterworfen hat. Bis er sich ergeben hat. Er kann nicht mehr flüstern. Er kann nicht mehr. Und deswegen, er schickt diese Soldaten überall. Und so haben wir ein Hadith, dass der Shaitan Iblis, er hat seinen Thron auf Wasser. Irgendwo. Auf dieser Planet. Wissen wir nicht wo. Nur Allah weiß es. Der Iblis. Er hat seinen Thron dort. Und er schickt jeden Tag seine Soldaten. Und sie kommen am Abend zurück mit ihren Aufträgen, erledigten Aufträgen. Was hast du gemacht? Ich habe mich bemüht, einen gläubigen Muslim zu irren, bis er, sage ich mal, Geld geklaut hat. Er sagt ihm, geh weg. Er wird bereuen und er will dieses Geld wieder zurückbringen. Dann sagt der Zweite, ich habe mich bemüht, bis ein Gläubiger oder bis ein Mann mit einer Frau geschlafen hat. Verbotenerweise. Er sagt ihm, geh weg. Er wird bereuen. Er kommt wieder zurück zu dem guten Weg. Dann kommt der Nächste. Er sagt ihm, ich habe es versucht, bis dieser Mann getötet hat. Er sagt ihm, geh weg. Er wird wieder bereuen. Und dann kommt der Vierte, er sagt ihm, ich habe die ganze Zeit versucht, zwischen einem Ehepaar zu trennen. Und ich habe mich lange Zeit bemüht, dass die beiden nicht zusammenbleiben. Und dass die Kinder so in eine zerstreute Familie dann leben. Und die sind geschieden. Er sagt ihm, Ant, du bist das, du bist das, du bist das, komm her. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erzählt uns, er nähert ihn, er bringt ihn nahe zu ihm und er nimmt eine Krone und er setzt ihm das auf dem Kopf. Und er gibt ihm eine Stufe höher. Warum alles? Die Gelehrten haben viel über diesen Hadith gedacht, warum das so ist. Sie sagen, klar, durch diese Scheidung ist nicht nur die Frau oder der Mann, der dadurch leidet, sondern die ganze Familie. Dazu gehören die Kinder. Und die Kinder, die in so einem Leben sind, wo der Vater nicht da ist und die Mutter und alles, sie werden menschliche Soldaten für den Satan sein. weil sie haben keine richtige Erziehung am meisten. Meistens. Und deswegen sind sie wie Soldaten von Shaitan. Er gewinnt neue Soldaten von den Menschen. Und das ist für ihn viel, viel wichtiger als Soldaten von dem Dschinn. Weil ein Mensch, er kommt in einer menschlichen Gestalt und er kennt dich und er flüstert anderes als ein Shaitan. Und deswegen, er gewinnt neue Soldaten von den Menschen. Weil es meistens ist, von diesen Familien, die zerstreut sind, es ist Mangel der Erziehung und so viele Sachen passieren mit den Kindern. Es gibt eine andere Hadith, dass der Shaitan in unseren Herzen immer ist. Und wenn jemand Allah erwähnt, dann wird er so kleiner. Er wird kleiner, wenn jemand Allah Ta'ala erwähnt. Deswegen haben wir eine Geschichte, was Abu Huraira erzählt hat. Die Geschichte könnte wahr sein, aber vom Sinn her ist das wahr. Er sagt, ein Shaitan, zwei Satane haben sich getroffen. Einer arbeitet bei einem Gläubigen und einer arbeitet bei einem Verbrecher, bei einem Übeltäter. Der mit dem Gläubigen ist, er ist so dünn und er ist schwach, krank und der andere ist so stark und er ist kräftig und er freut sich. Da kommen die beiden, er sagt ihm, was ist mit dir los? Der schlimme Satan, der Kräftige, sagt zu dem anderen, der mit dem Gläubigen ist. Er sagt ihm, was ist los mit dir? Du siehst doch so verhungert aus und du hast keine Kraft. Was ist mit dir los und krank? Er sagt ihm, Gott, dieser Mann, mit dem ich bin, er hat mich zerstört. Egal, was er macht, wenn er zu Hause reinkommt, dann sagt er Bismillah, dann bleibe ich draußen. Ich kann nicht reinkommen, weil ich muss draußen übernachten. Nicht bei ihm im Bett. Wenn er isst, er sagt Bismillah, dann kann ich nicht mitessen. Wenn er trinkt, er sagt Bismillah, dann kann ich nicht mittrinken. Und wenn er schlafen geht, dann sagt er Bismillah. Und wenn er in die Toilette reinkommt, dann sagt er Bismillah. Und in seiner freien Zeit erwähnt er die ganze Zeit Allah und liest den Koran. Ich bin zerstört, ich bin zerstört. Dann sagt der andere, was ist mit dir los? Er sagt ihm, oh, ich lebe in Luxus. Alles bei mir ist da und so schön. Der Mann selber, er isst mit links, er trinkt mit links, kein Problem. Bismillah kommt gar nicht in Frage. Er betet nicht. Sogar er trinkt Alkohol, das gefällt mir so sehr. Also, ich stärke mich. Und ich bin dadurch stark geworden. Vom Sinn her, liebe Brüder und Schwestern, sei sicher. Wenn du zu denjenigen gehörst, die Allah subhanahu wa ta'ala in aller Zeiten erwähnen und gedenken, dann ist dein Shaitan schwach. Beziehungsweise, sein Flüstern ist schwach. Da kommen viele Leute, die sagen mir, oh, ich leide unter Flüstern. Der Shaitan lässt mich nicht. Er lässt mich nicht. Was soll ich da tun? Er denkt, dass die Heilung ganz schnell ist, das heißt, wie ein Antibiotika. Hier, bitte schön, und dann bist du in einer Minute geheilt. Nein. Das Flüstern oder diese Krankheit kann nur jemanden erreichen, der die Wege zu dem Satan aufmacht. Der sein Herz für den Satan aufmacht. Das heißt, derjenige, der mit Flüstern krank ist, es ist ein Beweis, dass er weit weg von Sunna und von der Religion Allahs ist. Das ist ein großer Beweis. Deswegen sagt er dir, oh, ich sage sogar, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, und dann bleibt Flüstern bei mir. Ich lese Koran und dann bleibt das Flüstern bei mir. Ich bin immer krank. Sag ihm, na klar, dein Herz ist zugeschlossen. Ist zugeschlossen. Wenn du Allah erwähnst, nur mit deinem Mund, nur mit deiner Zunge. Und deswegen, du musst die Wurzeln behandeln. Und die Wurzeln sind dein Herz. Deswegen, Imam Ibn al-Jawzi, rahmatullahi alayh, hat einmal gesagt, er hat seinen Schüler gefragt, was machst du, wenn der Shaitan bei dir flüstert? Er sagt, ich bemühe mich und ich bekämpfe ihn. Er sagt ihm, und wenn er wieder zurückkommt, was machst du da? Er sagt, ich bemühe mich und ich bekämpfe ihn. Er sagt, und wenn er wieder zurückkommt, was machst du? Ich bemühe mich immer und ich bekämpfe ihn. Er sagt ihm, ach, das ist keine richtige Methode. Das ist genauso, wenn du bei einem Herde von Hammel vorbeigehst und da gibt es einen Hund, der diesen Hammel als Aufseher für diesen Hammel ist. Und wenn du vorbeikommst, er beginnt dich anzugreifen, dieser Hund. Was machst du da? Er sagt ihm, ich bemühe mich, ihn zu bekämpfen oder dass ich ihn schlage, dass er wieder aufhört, mich anzugreifen. Geh mal nach hinten. Und deswegen sagt er ihm, nein, das ist keine richtige, gute Methode. Du musst dann den Besitzer, mit dem Besitzer sprechen. Der Besitzer von dem Hund und der Besitzer von den Hammeln. Und deswegen, du vergisst Allah subhanahu wa ta'ala, der die Macht über allen Dingen hat. Und du gehst und du bemühst dich da. Sag, a'udhu billahi minash shaitan rajim, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Und stärke deine Reue zu Allah subhanahu wa ta'ala und behandle dein Herz, dann ist der Shaitan schwach bei dir. Yahya ibn Zakaria, der Sohn von Zakaria, hat einmal den Shaitan gesehen. Er sagt ihm, wer bist du? Er hat ihm gesagt, ich bin Iblis. Er sagt ihm, ich möchte dich fragen, wie gewinnst du uns Menschen? Wie kannst du uns leicht gewinnen? Er sagt ihm, wenn dein Bauch voll ist, dann habe ich eine sehr angenehme Tür, wo ich reinkomme. Wenn dein Bauch voll ist, dann mache ich dir das Gebet schwerer. Und dann mache ich dir Zikrullah schwerer. Und alles, was mit der Religion zu tun hat, schwer. Und dann sagt er ihm, Wallahi, Yahya sagt, Wallahi, ich werde ab heute niemals satt werden. Ich werde immer essen, aber immer diesen Hunger haben. Ich werde niemals satt werden. Er sagt ihm auch, ich, bei Allah, ich werde niemandem einen Ratschlag geben nach diesem Tag. Ja, weil das diesen Ratschlag zu uns gekommen ist. Es gibt eine andere Geschichte über Nuh alayhi salam. Diese Geschichten sind in mehreren Büchern erwähnt, wie bei Talbis Iblis von Ibn al-Jawzi. Nuh, als die Überschwemmung kam, und alle Übeltäter sind getötet und vernichtet, da hat er die gläubigen Leute wohin? In dem Schiff gebracht. Aber im Schiff hat er einen alten Mann gesehen. Er kennt ihn nicht. Dann hat er ihm Nuh hat ihm gesagt, wer bist du? Und wer hat dich hier gebracht, dass du hier reinkommst? Er hat ihm gesagt, ich bin reingekommen, damit ich die Herzen deiner Gefährten störe und damit ich sie irre und damit ihre Herzen bei mir sind und ihre Körper für dich sind. Dann hat er ihm gesagt, wer bist du? Er hat ihm gesagt, ja, Adu Allah, er hat ihn erkannt. Er hat ihm gesagt, du Feind Gottes, Iblis. Er hat ihm gesagt, 5 Sachen, damit komme ich zu den Menschen rein. Und damit zerstöre ich die Menschen und bringe ich sie in die Irre. Er sagt ihm, ich sage dir 3, aber 2 sage ich dir nicht. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala zu Nuh offenbart, sag ihm, ich verzichte auf diese drei und gib mir die zwei. Dann hat ihm Nuh gesagt, ich verzichte nicht auf diese drei, gib mir die zwei anderen. Er sagt ihm, er hat ihm gesagt, فَقَالَ بِهِمَا أُهْلِكُ النَّاسِ وَهُمَا لَا يُكْذِبَانَ الْحَسَدُ وَالْحِرْصُ فَبِالْحَسَدِ لُعِنْتُ وَجُعِنْتُ شَيْطَانًا. Zwei Sachen nutze ich das bei den Menschen, dass ich sie in der Irre bringe. Neid und dieses Streben nach den Gelüsten, nach den Begierden des Lebens. Diese zwei Sachen. Warum? Durch den Neid bin ich verflucht und verdammt, weil ich Adam beneidet habe. Und nur durch eine Sache habe ich das geschafft, dass ich Adam in die Irre bringe. Dass ich das genutzt habe, wie er immer nach dem Schönen gestrebt hat. Und dann habe ich das genutzt, dass ich ihm diesen Baum so schön zeige und dass ich ihm bei ihm flüstere, dass dieser Baum für Königreich und für Ewigkeit ist. Und deswegen die zwei Sachen nutze ich immer. Jeder von uns wünscht und will. Und jeder von uns hat diese Gefühle. Deswegen, wenn wir das nicht beobachten, er nutzt das mit uns. Musa a.s. auch war einmal mit seinen Freunden, mit seinen Gefährten, da kam Iblis zu ihm. Und er hatte ein Kleid, die Farbe ändert sich von diesem Kleid. Und er kam zu ihm, er sagt ihm, Assalamu alaika ya Musa. Musa sagt ihm, wa alaika assalam, wer bist du? Er sagt ihm, ich bin Iblis. Er sagt ihm, la hayyaka Allah. Ich ziehe meinen Salam zurück, den ich gegeben habe. Was willst du? Er hat ihm gesagt, ich bin hier gekommen, damit ich dich begrüße und damit ich dir etwas sage. Er sagt ihm, wie komme ich zu den Menschen rein? Er hat ihm gesagt, ich komme in den Herzen und dann sehe ich, wonach er strebt. Und dann bemühe ich mich, dass ich ihn damit ablenke. Und ich lobe den Mensch, ich lobe ihn, bis er stolz wird. Und wenn er stolz wird, dann ist er bei mir im Griff. Zweite Sache. Wenn ein Mann mit einer Frau zusammensitzen, in einem Raum, allein, dann bin ich der Dritte. Und da versuche ich die ganze Zeit, bei ihr zu flüstern und bei ihm zu flüstern, bis ich das schaffe, dass ich die beiden in den Übel zusammenbringe. Und dann sagt er ihm, und das Dritte, wenn jemand vorhat, ein Almosen zu geben, Geld für Allah subhanahu wa ta'ala, dann versuche ich die ganze Zeit, ihn davon zu hindern, indem ich ihm Angst mache von Armut, und dass sein Geld weniger wird, bis er diese Almosen nicht gibt. Und deswegen nutzt er diese drei Sachen. Und deswegen kann er uns haben, wenn wir da nicht aufpassen. Von unserem Salaf Salih, er heißt Wahb ibn Munbih. Er sagt, ein Mensch hat den Shaitan gesehen, er hat ihm gesagt, was nutzt du bei den Menschen? Wie kommst du zu den Menschen rein? Was sind die Charaktereigenschaften von den Menschen, die du gerne nutzt, damit du dein Herz gewinnst? Er sagt ihm zwei. Erstens, sein Zorn. Sein Zorn. Wenn der Mensch zornig ist, dann ist er für mich wie ein Ball, womit ich spiele. Ich kann ihn leicht richten, hin und her. Ein anderer, als Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Allah ta'ala gesandt wurde, der Shaitan hat gesehen, dass es etwas in der Welt passiert ist, was unnormal ist, dann hat er seine Soldaten geschickt. Er sagt, geht man und sucht und guckt, was ist passiert in dieser Welt. Alle haben gesucht und sie haben nichts gefunden. Dann hat er gesagt, ich gehe selber suchen. Und dann hat er festgestellt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Prophet gesandt wurde. Dann sagt er ihnen, das ist der Prophet des Islam, geht zu seinen Gefährten und flüstert in sie rein. Assalamu alaikum. Geh mal, mein Gott. Guck mal, ein Kuss. Ja, geh mal. Und dann sagt er ihnen, geht mal und beginnt und bringt sie in die Irre. Dann sind sie zurückgegangen, sie haben gesagt, wir haben es nicht geschafft. Sie sind zu stark für uns. Dann hat er ihnen gesagt, und wartet mal, bis sie wieder reich werden und bis sie Geld bekommen, das wäre eine schöne Tür, womit ihr zu diesen Leuten reinkommt. Wenn sie gläubig sind, ihr könnt das nicht schaffen, aber wartet mal, wenn sie reich werden. Es gibt eine andere Überlieferung über Ibn Mujahid. Er sagt, dieser Ibn Mujahid von unserem Salaf Salih, er sagt, der Satan, Iblis persönlich, hat 5 Söhne. Und vielleicht von diesen Söhnen stammen alle andere Shayatin. Und er hat sogar ihren Namen erwähnt. Er hat 5 Söhne. Der erste, der heißt Sabar. Und der zweite heißt Al-A'war. Und der dritte heißt Masud. Und der vierte heißt Dasim. Und der fünfte heißt Zaknabur. Diese fünf, die sind für 5 Sachen zuständig. Guckt mal. Er sagt, Amma Sabar, فَهُوَ صَاحِبُ النُّصِيبَاتِ الذي يأمر بالصبور وشق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية. Dieser Sabr, der ist dafür zuständig, wenn jemand etwas Schlimmes bekommt, ein Unfall oder jemand ist gestorben oder sein Geld, er hat einen Geldverlust, da nutzt dieser Sabr diese Zeit, dass er diesen Mensch durch diese Notzustand, dass er ihn, wal'iyadu billah, in dem Unglauben bringt. Durch diesen Problem. Er flüstert bei ihm, dass er, wal'iyadu billah, Allah beschimpft. Und dass er das Schicksal von Allah ta'ala ablehnt. Und sowas ähnliches. Der zweite, der heißt Masud oder Musawwad, er ist sahibul kadib, alladhi yasma'u fayilqa al-rajul fayukhbiruhu bil-khabar. Dieser Mann, der verbreitet die Lüge. Er flüstert bei dir, dass du immer lügst. Und wenn du etwas hörst, dann gehst du zu dem anderen und du sagst nicht, ich habe gehört. Du sagst, ich habe gesehen. Und dann beginnst du zu lügen. Der dritte, der ist Al-A'war. Der ist dafür zuständig, dass er oder Dasim يدخل مع الرجل إلى أهله يريب العيب في مياد. Das ist derjenige, der zu dem Ehemann kommt und er macht ihn zornig gegen seine Frau. Und er macht und er beginnt Probleme zu schaffen zwischen den Ehepartnern. Das ist Dasim. Und diese Zaknabur, صاحب السوق, der ist in den Einkaufsmärkten. Da, wo die Menschen, wal'iyadu billah, mit Zinsen arbeiten, mit Lüge, mit Betrug, mit so vielen ähnlichen Sachen. Und A'war, das ist derjenige, der dich zum Unzucht einlädt. Das wal'iyadu billah, dass man mit einer fremden Frau schläft. Es gibt einen anderen Hadith, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal von den Schayatin angegriffen, fast angegriffen wurde. Wir haben diesen Hadith, sahih. Ein Ifrit. Ifrit ist eine Stufe von dem Satan, der ist sehr stark. Er ist stark. Nicht wie normale Soldaten. Er kam und er wollte Muhammad sallallahu alaihi wasallam schädigen. Und er wollte Muhammad sallallahu alaihi wasallam entweder mit Feuer oder mit sowas ähnliches schädigen. Dann kam Jibril alaihi salam. Er sagte ihm, ja Rasulallah, da gibt es einen Satan, der dich schädigen will. Er sagte ihm, wenn du gehst, dann lese Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illahu, al-hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatun. Und dann hat er ihm gesagt, uqul, a'udhu bi kalimatillahi tammat, min sharri ma khalaqa, wa dhara'a, wa bara'a, wa min sharri ma yanzilu min as-sama', wa min sharri ma ya'ruju fiha, wa min sharri fitani al-layli wal-nahar, wa min sharri kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khayrin ya Rahman. Einmal hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Shaitan beim Gebet in der Moschee gesehen. Der Hadith sahih. Und er hat ihn in Griff gehabt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn festgehalten. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ich habe ihn von dem Hals festgehalten, bis ich diese kalte Luft von seinem Mund in meine Hand bemerkt habe. Wallahi, wenn ich nicht so gedacht habe, dass nur Salomo, Suleiman, dass nur Salomo die Macht von Allah Ta'ala bekommen hat, dass er die Shayatin beherrscht, hätte ich ihn angegriffen und getötet und er hätte ihn danach gesehen. Aber das ist für mich nicht möglich, deswegen habe ich ihn dann losgelassen. Losgelassen. Deswegen, es gibt einen Shaitan, der heißt Khinzab. Er kommt im Gebet. Er kommt in dem Gebet und er beginnt zu flüstern. Und das ist derjenige, der bei dir flüstert und Sachen dir zeigt, die mit dem Leben zu tun haben, wie zum Beispiel Sachen in dein Zuhause, Rechnungen und Studium und Arbeit und so. Er beginnt dir alle diese Sachen im Gebet einzugeben. Und es gibt einen anderen, der heißt Al-Walhan. Der kommt bei der Waschung, dass er dich zu Vergesslichkeit bringt, dass du vergisst. Der heißt Al-Walhan. Deswegen, die Shayatin sind überall. Und sie wollen uns in der Irre bringen. Deswegen müssen wir diesen Kampf oder diese Kriegserklärung gegen diese Shayatin deutlich sagen, dass du ihre Türen zumachst und dass du weißt, wie du sie gewinnst. Der Shaitan kann dich sogar in deiner Religion nutzen. Er kommt und er sagt dir, du bist gläubig. Dann mache mehr. Bete viel, faste so viel, tue so viel, bis er dich kaputt macht, bis du keine Kraft mehr hast. Und dann lässt du deine Religion. Einmal kamen drei Personen zu Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie fragen nach dem Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie er zu Hause ist. Wie betet er? Wie viel er betet? Wie viel fastet er? Was tut er überhaupt? Und. Dann hat sie ihnen erzählt, dass er betet und schläft und dass er gerne isst und sogar den Schultern gerne von dem Hammel isst und dass er sogar Kuchen mag. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag Kuchen und dass er auch fastet. Also hier und her. Und dass er auch mit seiner Ehefrau im Bett schläft und so viele Sachen. Dann haben sie gesagt, oh, sie sahen die Taten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam wenig. Sie sagen, das ist Muhammad. Er kommt sowieso ins Paradies. Seine Sünden sind sowieso vergeben. Aber ich, einer sagt, ich werde alle Nächte durchbeten. Und ich werde ab heute nicht mehr schlafen in der Nacht. Der zweite sagt, ich werde das ganze Jahr fasten, ohne Unterbrechung. Der dritte sagt, und ich heirate nicht die Frauen. Jeder hat eine Sache verboten. Einer hat ihm sich selber das Schlafen verboten. Und der zweite hat das Essen verboten und dritte hat Heiraten, das Heiraten verboten. Dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam darüber gehört. Und dann hat er die Muslime gesammelt und er ist in Minbar gestiegen und er sagt, ich habe gehört, dass solche Leute sowas und sowas sagen. Wallahi, ich bin der Beste unter euch und ohne Stolz zu sein. Aber ich bete in der Nacht und ich schlafe. Und ich faste, ich esse aber auch. Und ich heirate die Frauen. Und derjenige, der nicht nach meiner Sunna geht, nicht nach meiner Methodik geht, er gehört mir nicht. Er gehört mir nicht. Deswegen kam Shaitan zu bestimmten Gruppen von den Sufiten, nicht allen, bestimmten Gruppen von Sufiten, dass er ihnen das so eingegeben hat, dass sie sich von dieser Außenwelt ausgrenzen und dass sie in den Bergen gehen und nur beten, beten, beten und sie vergessen, dass sie dadurch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam verpasst haben, dass sie mit anderen Menschen leben. Das zweite, das nächste Mal, inshallah ta'ala, werden wir über den Kampf gegen Shaitan erzählen. Was kann man gegen Shaitan tun? Was kann ich als Muslim tun, damit ich den Shaitan gewinne und damit ich sein Flüstern mindere und ihn schwach mache?